Übung 18. Hören Sie die Telefonnummern und notieren Sie. 3 8 1 2 5 2 8 9 3 7 0 8 6 3 8 7 4 2 8 0 8 9 1 5 9 2 4 0 2 1 1 0 9 5 3 9 2 2 7 7 6 3 8 5 2 2 6 7 1 7 8